Du hattest heute einen schlechten Tag? Du hast erfahren, dass deine Mutter Kinder hat. Du hast heute herausgefunden, dass deine Nachbarin neben dir wohnt. Dass Texte Spuren von Buchstaben enthalten können? Dann brauchst du Schnickschnack. Schnickschnack. Du willst es doch auch. Ja, herzlich willkommen zu Schnickschnack Sendung 1 2014. Ihr seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch im Namen meiner Eltern. Es begrüßt euch Christian Hilgert und Andreas Weber. Ja, und Andreas, was wünschen wir denn unseren Zuhörern zum Jahresanfang? Naja, jetzt nachdem Silvester gerade vorbei ist, was wünscht man sich da? Einen guten Rutsch. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Super Horoskope für 2014. Ja, Horoskop wäre mir jetzt persönlich wurscht, aber wir wissen ja alle, Chris ist ein wenig Horoskop-Fanatiker. Was stand denn in deinem Horoskop? Oder hast du es noch nicht gelesen? Also ich lese verschiedene und suche mir dann immer das Beste raus. Also es ist galaktisch. Galaktisch? Ja. Ja, das ist ein Horoskop doch schon von vornherein eigentlich. Andreas, wie hast du Silvester verbracht? Ja, ich habe Silvester im Kreise meiner Lieben verbracht. Also du weißt ja, Literaturkreis. Ja, okay. Wir haben uns über wichtige Dinge unterhalten. Zum Beispiel nimmt Facebook zu viel Einfluss auf die Jugendkulturen. Und zu welchem Ergebnis seid ihr gekommen? Naja, das Ergebnis ist, Facebook wird immer spießiger, weil jetzt auch die Eltern von den spießigsten Leuten auch wieder in Facebook sind. Und die Gesellschaft wird quasi, Facebook war ja früher mal sowas richtig Verruchtes. Da gab es ja nur die bösen Partybilder von den Jugendlichen, die Saufgelage veranstalten. Und jetzt ist irgendwie jeder Depp bei Facebook oder auch jeder Nicht-Depp oder Deppin, was auch immer. Du hast quasi inzwischen die ganze Gesellschaft in Facebook und es wird immer spießiger. Und ist schon was Neues, Verruchteres vielleicht auf dem Markt als Facebook? Naja, gut, schon, aber das werde ich jetzt nicht im Radio verbreiten, weil dann ist es ja wieder ganz schnell, dass nichts mehr bringt. Verstehst du? Ja, schon klar. Ja. Ja, Chris, was haben wir denn den Monat erlebt? Ja, also wir haben ja mehrere Berichte für euch. Das erste ist einmal, wir haben einen Bericht über eine Kunstausstellung gemacht. Genau. Und zwar Forever Young, die läuft bis zum 19. Ja. Und dann haben wir den Wolfgang Burger interviewt aus Chemnitz. Der hat sich beworben, der will nämlich auf dem Mars leben. Da kommt auch ein Bericht. Und, Andreas, was haben wir noch? Und wir haben uns wirklich recherchetechnisch, muss man sagen, ins Zeug gelegt. Also wir präsentieren euch den fränkischen Schnickschnack-Jahresrückblick. Also wir sind quasi, zusammen sind wir mehr als die Summe von Günther Jauch, könnte man sagen. Das kann man so sagen. Ja. Ja. Wirklich, das kann man sagen. Ja, also freut euch mit uns auf eine wieder mal sehr professionelle und harmonische Sendung. Unharmonisch. Ja. Der Chris und ich, wir zwei beide, wir haben ein tolles Interview mit einem Marsmenschen für euch vorbereitet. Naja, es ist jetzt kein Marsmensch in dem Sinne, aber ein Mensch, der zum Mars will. Und zwar Wolfgang Burger aus Chemnitz. Er hat sich beworben bei einer holländischen Firma, die in den nächsten Jahren eine Raumstation auf dem Mars errichten will. Ja, wie kam es denn eigentlich zu der Idee, da mitzumachen? Ist die Idee schon früher entstanden oder kam die erst durch zum Beispiel einen Bericht über diese Firma? Also ich bin in einem Alter, in dem man sich noch an die erste Mondlandung erinnert. Mhm. Ich weiß oder ich glaube zu wissen, ich war ungefähr 7 und habe eine Aufzeichnung im Fernsehen gesehen und war total fasziniert. Und habe dann auch immer gedacht, man muss Testpilot sein, um da irgendwo mitzumachen, man muss Amerikaner sein und so weiter. Und dann kam Mars One. Mars One, das ist das Projekt der holländischen Firma? Das ist richtig, ja. Und wie viele Bewerber gibt es da eigentlich dann? Also im Internet stehen ungefähr, oder steht eine Zahl, ungefähr 200.000. Wenn man sich aber die Bewerbungen auf der Mars One-Seite ansieht, dann kommt man auf ungefähr 2.500 bis 3.000. Wobei sicherlich nicht alle ihr Profil online gestellt haben oder sichtbar gestellt haben. Mhm. Also ich denke mal, mit 2.500 hat man eine reelle Zahl. Weltweit. Aha, okay, sind doch so viel. Das sind einige, ja. Und was ist jetzt Ihr Grund, da mitzumachen und hier ja dann praktisch alles aufzugeben? Kommt man irgendwie wieder zurück oder muss man dann wirklich dort bleiben? Also mein Grund ist eigentlich, weil das größte Ding ist seit der Mondlandung, seit Kolumbus. Ich würde es mir nicht verzeihen, mich nicht zumindest beworben zu haben. Mhm. Wenn es dann 2025 losgeht. Das ist ein Einwegflug. Es gibt im Moment kein Zurück nach dem heutigen Stand der Dinge, obwohl ich mir durchaus vorstellen kann, dass, wenn das erfolgreich ist, weltweit ein Run auf den Mars stattfindet. Also alle wollen dann zumindest die Zweiten sein. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Amerikaner und die Russen und die Chinesen mittlerweile auch sagen, okay, wir stellen uns irgendwo hinten an und da werden Menschen zum Mars fliegen, andere werden zurückfliegen ich denke mal, innerhalb von den nächsten 40 Jahren wird es da einen ziemlich regen Verkehr geben. Bekommen Sie dann Informationen von der Firma, wenn Sie sich dort beworben haben? Also wissen Sie, wie der Stand der Dinge ist, wie alles organisiert wird und wann das dann losgeht? Also die Runde 1, die erste Bewerbungsrunde von 4, die ist im August zu Ende gegangen, August oder September. Bis Ende des Jahres verspricht die Firma, diejenigen zu informieren, die ausgewählt worden sind für die Runde 2. Und es geht dann so weiter bis zur Runde 4. Es gibt dann im Internet beziehungsweise öffentliche Auswahlverfahren, wobei die Firma sagt, dass von jedem Viererteam ein Kandidat von der Öffentlichkeit ausgewählt wird und 3 von Mars One selber. Und was macht man dann so auf dem Mars? Weiß man das schon? Und gibt es da irgendwelche Sachen, die man erfüllen muss, die man können muss? Also das Wichtigste ist, mit den anderen 3 Kandidaten klarzukommen. Alles andere wird von der Firma trainiert. Alle Fähigkeiten, die man haben muss, um Dinge selbst zu reparieren, um Experimente durchzuführen, chemische Analysen, um Wasser zu finden, um das Wasser zu extrahieren vom Marsboden. Das Wichtigste ist wirklich, in jemand zu sein, der mit anderen wirklich gut klarkommt. Denn wenn es Probleme gibt, zwischenmenschliche Probleme auf dem Mars, dann muss man die selber lösen können. Und wissen Sie, wann dann gebaut wird? Weil ich meine, ihr braucht ja Unterkunft dann. Wann geht das los? Es wird, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird 2018 ein Roboter, also ein Rover zum Mars geschickt, der dann die geeignete Landestelle auswählt. 2023, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher mit dem Datum, wird die Behausung zum Mars geschickt und erst wenn alles da steht, wenn 1 bis 2 Roboter die Geschichte aufgebaut haben, fliegen die Menschen los. Mhm. Und wie lang man kann nur alle 2 Jahre beziehungsweise alle 26 Monate ist der Mars in einer Entfernung, wo es wirklich reell ist, da auch hinzufliegen. Und wie lang fliegt man dann zum Mars? Ungefähr 7 Monate. 7 Monate. Und worüber ich jetzt persönlich nachdenken würde, wie macht man denn das mit der medizinischen Versorgung? Wie macht man das mit dem Essen oder was isst man? Ganz am Anfang wird es Astronautennahrung sein. Dann wird man Pflanzensamen mitnehmen, die dann da wachsen und in Gewächshäusern, die man dann aufgebaut hat und man ernährt sich praktisch dann selber. Mhm. Und Astronautennahrung wird sicherlich als Notfallration vorhanden sein, aber das ist dann nicht die primäre Nahrungsquelle. Und medizinische Versorgung, es wird meiner Ansicht nach zumindest einer dabei sein, der wirklich den Beruf Arzt gelernt hat. Alle anderen werden sekundäre Versorgung machen können. Man muss dann auch sicherstellen, es gibt viele Sachen, die sind noch nicht geklärt. Man muss auch sicherstellen, wie macht man das bei Zahnschmerzen, wie macht man das bei größeren Operationen, die vermutlich dann auch auftreten, größere Probleme, Knochenbrüche kann man sicherlich ziemlich einfach versorgen, aber Blinddarmentzündung oder andere Entzündungen, das wird sicherlich ein Problem werden. Ja gut, so Blinddarm oder was kann man sich ja vorher dann eventuell rausmachen lassen oder mandeln. Das stimmt. Wie können Sie sich das heute schon vorstellen? Sie sind ja dann eigentlich immer am selben Ort und immer in einem Gebäude. Haben Sie da kein Problem damit? Ich habe persönlich kein Problem damit. Es gibt so viel zu tun. Wenn man sich die Arbeit auf der ISS anguckt, die sind ja auch 6 Monate am selben Ort und der Tagesablauf der Astronauten ist reglementiert. Man hat Sachen, die man durchführen muss. Es ist ziemlich viel Arbeit. Und ich denke mal, das Problem, immer am selben Ort zu sein, der sicherlich ein bisschen größer ist oder sein wird als die ISS, das stellt sich vielleicht heute noch nicht so. Also man muss es vorher trainieren. Man kann sich das jetzt noch nicht vorstellen. Aber das Training findet ja statt. Es sind Trainings geplant in Gegenden auf der Erde, in denen man nicht wirklich mit dem Auto hinkommt. Es soll zum Beispiel die Kommunikation von diesem Trainingsgelände zur Außenwelt so weit reduziert werden, dass man die Entfernung von Mars-Erde mit einprogrammiert. Und von daher muss man sehen, wie kommen die Teams damit zurecht, welche Probleme tauchen auf, bevor wirklich Menschen zum Mars fliegen. Und ist es nicht eine wundervolle Vorstellung, ohne Geld zu leben? Man hat sicherlich da das Geld nicht selber in der Hand, aber ohne Geld passiert nichts. Also ohne Geld wird es weder einen Flug zum Mars geben, ohne Geld wird es keine Kommunikation mit der Erde geben, ohne Geld wird es keine Ersatzteile geben. Ich meine jetzt mehr dann für Sie auf dem Mars, weil Sie brauchen ja dann keins mehr. Das ist richtig, ja. Die Angehörigen werden Geld brauchen, aber man selber braucht kein Geld mehr und das ist sicherlich nicht unattraktiv. Und der Andreas hat da, glaube ich, noch wichtige Frage. Was ich mich gefragt habe, sind Sie eigentlich, sind Sie ein Science-Fiction-Fan? Ja. Und was, okay, und auf, sind Sie mehr so der Star-Wars-Typ oder mehr der Star-Trek-Typ? Mehr der Star-Trek-Typ. Okay, cool. Das habe ich mich gefragt, und weil ich habe mir gedacht, wenn man solche Sachen in Angriff nimmt, dass man doch eigentlich ein Science-Fiction-Fan sein muss und davon vielleicht auch ein bisschen sozialisiert sein muss, um sich bei sowas wirklich so ernsthaft zu bewerben, wie sie es tun. Ich denke schon, ja, das gehört irgendwo dazu. Man sagt ja, dass Star Trek beziehungsweise die Science Fiction überhaupt vor 20, 30 Jahren wirklich die technische Entwicklung erst irgendwo angestoßen hat. Sei es das erste oder eines der ersten Handys, das Club-Handy von Motorola, das hat sicherlich Star Trek als Vorbild genommen. Man muss schon Science-Fiction-Fan sein, denke ich mal. Okay. Jo. Ja, Herr Burger, wir bedanken uns für das Gespräch mit Ihnen und wir bleiben auf jeden Fall dran. Also wenn es Neuigkeiten gibt, telefonieren wir hoffentlich wieder miteinander und wünschen Ihnen einen schönen Sonntag. Alles Gute. Und alles Gute für die Bewerbung natürlich. Ja. Chris, jetzt mal Butter bei den Fischen. Würdest du das auch machen wollen, zum Mars fliegen? So. Butter bei den Fischen, Ringelblumensalbe, ne? Nein. Wieso nicht? Nein, überhaupt nicht. Das ist spannend, also volles Abenteuer und so. Nee, überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin schon ein wenig abenteuerlustig, aber das wäre mir das Abenteuer doch ein wenig zu groß. Ja, du bist mehr so ein Nesthocker, gell? Naja, Nesthocker bin ich nicht, aber ich denke, die Welt ist groß genug und wenn ich woanders hin will, dann auf der Welt gibt es genügend Orte, wo man, ja, ja, wo man gut, hin kann. Ja, ja, das stimmt schon, aber es war halt überall schon jemand da. Es gibt keine weißen Flecke mehr auf der Erde, also muss ich woanders weiße Flecke suchen. Ja, ich meine, ich muss nicht unbedingt einen weißen Fleck finden. Du? Würdest du das machen? Wäre das nicht toll? Dann könntest du so Christian Hilgert Country oder so deklarieren für dich, das wäre doch super. Und einen neuen Staat aufbauen, wo alles viel besser ist vielleicht. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Also ich kann ja, das schon nachvollziehen. Welche Regeln wird es ja dann da geben, oder? Da gibt es ja dann, am Mars gibt es ja dann eigentlich gar keine Gesetze. Ne? Ja, da kannst du alles machen. Ist es doch spannend. Oder tolle Sachen, ne? Ja, findest du es nicht spannend? Ja, aber ich meine, die sind dann zu dritt da oben und dann da bringst du ja nicht einmal deinen Schafkopf zusammen. Wieso? Weil du ja vier Leute zu brauchst. Ich dachte, es wären Viererteams gewesen. Das ist halt extra. Drei hat er gesagt. Ach so. Ach so, noch, mit noch drei, ne? Ja. Also kannst du einen Schafkopf spielen, aber dann, sagen wir mal, jahrelang dann Schafkopf zu spielen, ist dann auch blöd. Dann müsstest du mal. Kannst du mal Mau mal ein. Ja, Zeit ist genug eigentlich, ja, ne? Naja, eigentlich, das, wenn man dann so ist, ne? Also vielleicht hast du dann die Chance, mal ein Monopoly-Spiel wirklich fertig zu spielen. Mhm. Da auf dem Mars. Wobei, du brauchst ja auf dem Mars dann kein Geld, ne? Haben wir ja besprochen. Ja. Ne? Und Monopoly ist dann doch, das kannst du dann daheim lassen, das Spiel, oder? Oder meinst du, die spielen dann mehr Monopoly, weil sie wirklich nichts mehr mit Geld weil sie nach Geld sehnen vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Oder ja. Du kannst, dann spielst du eben Risiko mit, kennst du Risiko? Ja, habe ich schon. Das ist ein Spiel mit so einer Weltkarte und da hast du dann so Armeen drauf und dann musst du alle einnehmen. Und vielleicht gibt es das dann auch für den Mars. Dass sie dann die Gebiete sich untereinander zuschachern. So könnte ich mir das wäre total witzig. Ja. Oder ich was ich noch fragen hätte sein, aber vielleicht, ob die so Raumanzüge danach haben, dass sie mal hinauskennen vor die Haustür. Ja. Ne? Also ich finde es schon, also ich finde es mutig, was er macht. Ja, es ist spannend. Und aber ich hab ja davor drüber nachgedacht, aber für mich wäre das absolut nichts. Also ich. Nee. Ja, also ich finde, das ist so. Das ist wie aus dem Hollywood-Drehbuch. So. Mhm. Eine Handvoll junger Männer wird ausgelost, auf den Mars zu fliegen. Was erwartet sie dort? So. Das, weiß nicht, also in einem Hollywood-Film würde ich sagen, oh, es ist berechenbar. Da wird jetzt einiges an Trubel auf die zukommen und am Ende sind sie dann glücklich, dass sie dann vielleicht irgendwie sich abfinden können mit den Regeln auf dem Mars. Du wüsstest vielleicht dann halt, sagen wir mal, du bist jetzt 3 Jahre auf dem Mars. Ja. Ja. Und dann besteht die Möglichkeit, dass dich welche besuchen, ja? Ja. Und dann freust du dich vielleicht sogar an Weihnachten auf Dante Marga, was jetzt gar nicht so der Fall ist, ja? Also das, wenn du das alles mal, wenn du alles mal so durchdenkst, ne? Ja. Das, also das ist auf jeden Fall, was er machen will, ist auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Schritt. Christian, leg dein Handy weg. Wir machen jetzt Kultur. Was, Kultur? Ja, Kultur. Also gut. Gell? Also pass auf, Chris. Du hast mich entführt. Ich hab dich entführt? Du hast mich entführt. Und zwar... Schon wieder eine Entführung. Ja, schon wieder eine Entführung. Und zwar in die Ausstellung Forever Young in der Kunsthalle Nürnberg. Ja. Da habe ich nicht bloß einen Herrn Weber entführt, sondern da entführen wir euch jetzt natürlich auch hin, weil wir haben ja die Ausstellung besucht. Ja, und zwar Kunsthalle Nürnberg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die feiert jetzt genau 100 Jahre Bestehen. Und zu diesem Anlass wurde diese Ausstellung quasi eröffnet. Und sie setzt sich mit dem Thema Jugend auseinander, aber gleichzeitig auch mit dem Thema 100 Jahre Kunsthalle. Also gemischt, trifft ja irgendwie... kann man ganz gut zusammentreffen. Was waren denn deine Eindrücke, Chris? Ja, man kommt rein und da kommt man erstmal in einen großen Raum, wo dann Bilder hängen, die die verschiedenen Jahre dann, also wo Personen abgebildet sind, vom Alter von, ich weiß gar nicht, 1 bis 100. 1 bis 100, ja. Genau, also jeweils ein Bild, das war eine Arbeit von, Moment, ich schlag den Katalog auf. Eine Arbeit vom Herrn Hans-Peter Feldmann, falls es dich interessiert. Mhm, Hans-Peter Feldmann. 101 ja, Schwarz-Weiß. Brauchen wir den Filter zu sagen, ist ja eigentlich jedem bekannt, ne? Ja. Also, wer das ist und so weiter. Die Arbeit setzt sich mit dem Thema Alter auseinander und eben genau diese 100 Jahre als quasi als Einstimmung. Es gab einige fotografische Arbeiten, relativ viele fotografische Arbeiten eigentlich, ne? Also das in der Eingangshalle, das ist ja in Schwarz-Weiß gehalten worden. Was ich jetzt da persönlich schöner gefunden hätte, wäre natürlich, wenn man wirklich vor einer Person ein Bild hätte, ja, weil man da sieht einfach, wie sich ein Mensch im Laufe der Zeit verändert. Da muss ich dir jetzt aber ein bisschen widersprechen, Chris. Ach komm. Ja, ich finde, das hält... Steht es in einem Vertrag, dass du mir widersprechen darfst? Nee, eigentlich nicht, aber das kann man jetzt natürlich so oder so sehen, ne? Aber ja, wenn du viele Personen hast, dann hast du natürlich ein viel breit gefächertes Bild und kannst verschiedene Persönlichkeiten erkunden. Und es ging ja auch darum, aus welcher Generation die stammen. Verstehst du, es sollte ja auch die Generationen ein bisschen festgehalten werden in dieser Ausstellung. Darum ging es ja auch. Ja, aber solche Bilder wären halt wie im Zeitraffer. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß schon. Aber es ist doch zum Thema der Ausstellung sogar noch passender, wenn man versucht, die verschiedenen Generationen von Menschen so auch noch ein bisschen zu porträtieren. Gleich mit. Verstehst du, was ich meine? Hm? Männer und Frauen. Ich kann dir folgen. Ja, so was, verschiedene Jahrgänge. Ja, Kunsthalle Nürnberg, für die es nicht wissen, es ist kein besonders großes Museum. Es sind ständig wechselnde Ausstellungen da. Es sind sieben Ausstellungsräume, also nicht gerade viel. Man geht relativ schnell durch, nicht wahr? Mhm. Es wird eine Filminstallation gezeigt, die ungefähr, was waren das, 10 Minuten ungefähr waren. Weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber also man kommt relativ schnell durch. Ja, würdest du es empfehlen, Chris? Ich würde es uneingeschränkt empfehlen. Es ist äußerst interessant, finde ich. Es sind verschiedene Sachen ja dort, ne? Es ist ja nicht bloß, also es sind ganz verschiedenartige Dinge, die halt mit dem Alter einfach zu tun haben. Ja, und der Film war nicht schlecht. Es ist jetzt kein Film für jemanden, der vielleicht auf so Comedy steht, ja. Das ist ja eher, also nicht im Stile von Avatar oder so. Nee, es ist eher ein trauriger Film. Ja, so habe ich empfunden. So hast du empfunden, aber... Ich habe ihn als äußerst traurig empfunden, muss ich sagen. Muss man, also es ist wie immer bei der Kunst, große Interpretationsspielräume, aber das ist ja gerade das Schöne. Man kann da so durchgehen und sich sein eigenes Bild machen, und was ich sehr ans Herz legen kann, was ich oft bei so Ausstellungen vermisse, gerade wenn man jetzt nicht unbedingt das Hintergrundwissen hat. Also ich meine, Kunst muss ja auch den Leuten nahegebracht werden, die sich jetzt nicht Tag und Nacht damit auseinandersetzen, was völlig in Ordnung ist. Und da gibt es einen relativ schönen, es gibt einen großen Katalog dazu, einen richtig großen, den haben wir nicht angeschaut, aber der ist bestimmt interessant. Aus Zeitgründen. Aus Zeitgründen. Ja. Aber es gibt eine nette Broschüre dazu, und da wird jedes Werk noch etwas erläutert, und das finde ich immer sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Das mag ich sehr gern. Mhm. Ja, viele Eindrücke, verschiedene von verschiedenen Künstlern aus verschiedenen Ländern. Ich finde auch die Raumaufteilung war auch super. Also so von den Kunstwerken her, ja, das war nicht so überladen oder irgendwas. Das war wirklich schön. Also das habe ich jetzt so frei empfunden. Ja, und was ich auch noch anmerken kann, ist, also bei Kunsthalle, es wird zwar moderne Kunst gezeigt, aber das Gebäude an sich ist ja sehr alt. Also es ist ja schon über 100 Jahre alt an sich. Also das Gebäude war vorher andere Kunstausstellungen drin, und ich finde, das hat was Besonderes, dieses Gebäude, wenn man es für Kunstausstellungen nutzt, weil es einfach nicht diese moderne White Cube, wie man sagt, also diese klinischen weißen Räume sind, sondern man sieht auch die Jahre, die an dem Gebäude gefressen haben, immer sehr gut. Das finde ich, das ist mir besonders aufgefallen, natürlich auch nachdem das Thema dementsprechend war. Aber schaut euch, falls ihr hingeht, unbedingt diese Broschüre dazu an. Nehmt die euch mit, die ist kostenlos. Da wird alles nochmal erläutert, und dann hat man einen ganz anderen Blick auf die Werke. Und was wir vielleicht auch noch sagen sollten, also das Personal ist wirklich freundlich. Ja. Also das war wirklich mehr auch die als Aufseher okay. Und so. Ja. Man kennt es ja manchmal so, also ich kenne das aus Museen, ich gehe relativ oft ins Museum, und es ist oft so, dass diese Aufseher manchmal etwas griesgrämig sind. Das war jetzt in dem Fall nicht der Fall, habe ich jetzt nicht so empfunden. Nee, überhaupt nicht. Also die waren alle freundlich und hilfsbereit, und ich bin mir sicher, wenn jemand da Frau hat, stehen die auch zur Verfügung und stehen bereit. Ja, und falls ihr Fragen oder falls ihr wirklich Lust habt, euch mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen, dann gibt es hier noch ein paar Führungen, die man ans Herz legen kann. Und zwar eine Kuratorenführung, also der Typ, der quasi die Werke ausgesucht hat, führt durch die Ausstellung am 15. Januar um 18 Uhr. Kostet 2 Euro zuzüglich der Eintrittspreise, kann man sich gönnen. Dann gibt es noch kostenlose Mittagsführungen. Am Dienstag, den 14. Januar um 12.30 Uhr. Das Thema ist Jugend, Doppelpunkt, Mythos und Wirklichkeit. Und dann, genau, noch eine Führung zum Thema Kindheit und Jugend in der bildenden Kunst am 19. Januar 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und eine Führung für die Gehörlosen, die jetzt wahrscheinlich im Radio unter Umständen nicht zu hören werden. Aber einfach weiter sagen. Einfach weiter sagen, genau, oder weiter, weiter tragen. Am Sonntag, den 12. Januar um 16 Uhr. Die Ausstellung geht bis zum 19.01. Das ist vielleicht interessant noch. Genau. Und die Kunsthalle, falls das jemand nicht weiß, die ist da bei der Sparkasse Nürnberg in der Gegend, also vom Hauptbahnhof nicht, also vom Hauptbahnhof zu Fuß zu erreichen, beziehungsweise Haltestelle Lorenzkirche. Geht auch leicht ganz gut zu erlaufen. Leicht zu erlaufen, kann man auch im Internet finden. www.kunsthalle.nürnberg.de. Es gibt sie noch. Die Männer, die in keiner Sendung fehlen dürfen. Walder Neistegger. Was hat Walder Neistegger denn so über die Feiertage erlebt? Der Walder hat viel erlebt, denn der hat wie so viele über Weihnachten Post bekommen. Was bremst du, Deutsche? Gelb ist doch das neue Grün. Bau dir ein Stützräder an dein Fahrrad mit den Fahrrad von Kunst. Walder Neistegger. Nürnbergs Taxifahrer Nummer 1 erklärt euch die Welt. Gesponsert von Frankenriegel. Schokolade mit Bratwurstgeschmack. Heute Walder und das Blusenwunder. Ja! Ja, was ist denn? Ja, sind Sie noch frei oder was? Was, ob ich frei bin? Ja, frei. Ich würde gern Taxi fahren. Ja, hock doch noch einer hinten drin. Jetzt bin ich eingeschlafen. Ach, Sie haben mich erschreckt. Da hockt doch keiner drin. Freilich bin ich frei. Okay, sehr gut. Ja, dann werde ich einfach mal hinten Platz nehmen. Nicht wahr? Machen Sie das, ja. Gut. Mann. Wohin wollen Sie denn überhaupt? Naja, also, ich muss zum Kongress der deutschen Anwälte nach Nürnberg ins Gericht. Oh, wehle. Na, jetzt sind wir mal los, ne? So, Anwalt sind Sie. Ja, das ist richtig, ja. Von so einem habe ich neulich auch Post gekriegt, ne? Ja, was war denn der Inhalt? Angefangen hat alles so, ne? Weil ich ja sonst immer den Geburtstag von meiner Frau, der Barbara, vergesse, ne? Da habe ich mir letztes Jahr überall so Zettel geschrieben, ne? Und die habe ich an Orte versteckt, wo ich mich halt viel aufhalte, ne? Also zum Beispiel auf dem Klo, ne? Und den habe ich wieder gefunden und jetzt war das noch eine Woche, ne? Da habe ich gedacht, na, was kaufst du denn, ne? Da habe ich gedacht, na gut, kaufst du eine Blusen, ne? Da bin ich da so ins Internet rein, ne? Hab Goggle aufgerufen, ne? Goggle, das kennen Sie bestimmt, ne? Goggle war es alles nicht. Kennen Sie das, Goggle? Goggle? Ach, Sie meinen Google. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich sag halt immer Lustiger Goggle, Bursche. Auf jeden Fall, ne? Gebe ich da Blusen ein, ne? Aber Etzel hat halt da bei Blusen, ne? Hab ich halt vergessen, das L einzugeben, ne? Und dann sind da lauter Busen gekommen, ne? Da war ich da drauf auf so einer Seite, ne? Da waren ganz lustige Filme drauf, ne? Und ich bin ja nicht so der Zepper, ne? Zepper sagt man ja da halt. Weil wenn ich Fernsehen schaue, dann schalte ich nicht dauernd um, ne? Und so bin ich halt da auf der Seite geblieben, ne? Ja, man will ja auch was dazulernen, nicht wahr? Sie auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall waren da ganz tolle Filme drauf, ne? Natascha und die sieben Zwerge, das habe ich mir zuerst angeschaut, ne? Und dann zum Beispiel der andere Film hat geheißen, Schatz, gekocht habe ich nichts, aber schau mal, wie ich da liege, ne? Das war ein ganz lustiger Abend auf jeden Fall. Naja. Und dann letzte Woche, da ist dann ein Brief vom Anwalt gekommen. Ne? Da hat mich meine Frau, die Barbara, angerufen, ich hätte einen Brief gekriegt. Ne? Und so, dann machen wir halt einmal auf. Ne? Also ich hätte ja gedacht, okay, ich habe mal wieder eine rote Ampel überfahren. Ne? Sie müssen wissen, ich bin farbenblind. Ne? Ja, ist da überhaupt Schuldfähigkeit bei Ihnen festzustellen? Also ich denke mal nicht. Auf jeden Fall macht die Barbara den Brief auf. Ne? Und jetzt habe ich einen Brief für einen Anwalt kriegt, ne? Wo ich da 250 Euro zahlen soll, weil ich auf dem RedTube da irgendwelche Filme geguckt habe, ne? Die Barbara hat natürlich gleich nachgeschaut, ne? Was das für Filme waren, ne? Da war der Teufel los, ne? Stellen Sie sich mal vor, 250 Euro. Ja, naja. Sie haben ja schließlich auch urheberrechtlich geschütztes Material konsumiert. Das ist ein ganz normaler rechtlicher Ablauf, nicht wahr? Das ist doch kein 250 Euro wert, jetzt sind es doch kein Müll. Also wenn Sie mich fragen, wäre das eher 2500 Euro wert, nicht wahr? Ich frage Sie aber nicht. Ja, aber es muss ja auch irgendwie das Geld wieder 2500 Euro. So ein Filmchen kostet ja auch zu produzieren, nicht wahr? Also Sie müssen ja auch, das sind ja immense Kosten, die dafür... 2500 Euro hätte ich 100 Filmchen von dem Zeug. Ja, aber die Anwaltskanzlei möchte ja auch etwas verdienen, nicht wahr? Ja, die Anwaltskanzlei vielleicht. Pass Sie doch auf, da vorne läuft ein Hund. Nein, halt einen blöden Hund endlich an! Glaubst du, das alles da und das Viech einfach so freilaufen? Meine Güte, haben Sie mir einen Schrecken eingejagt. Ihr Fahrverhalten lässt aber schon sehr zu wünschen übrig. Mensch, passen Sie doch auf, es geht doch hier auch um Sicherheit. Ich habe zu Hause eine Frau und 4 Kinder. Was, wenn ein Unfall passiert? Moment einmal. Sie haben daheim 4 Kinder und sagen zu mir, ich soll aufpassen? Ich glaube, es geht langsam los. So, jetzt sind wir gleich da bei dem Kongress. Was haben denn Sie eigentlich für ein Fachgebiet? Naja, ich habe mich mit meinen Kollegen in Regensburg auf das Internetrecht spezialisiert. Und da sind wir speziell dafür da, Leute abzumahnen, die ja gewisse Seiten konsumieren. Es funktioniert wirklich großartig. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Momentan kursiert es in den Medien und wir freuen Moment uns einmal, ganz Moment einmal, Moment einmal, Moment, Moment einmal. Sie haben mir den Brief geschickt. Sie sind einer von den Gaune? Das machen wir gleich ganz anders. Ja, was war denn das jetzt für ein Geräusch? Das war die Kindersicherung. Da rechts übrigens ist das Kongresszentrum. Das können Sie sich jetzt anschauen. Und das werden Sie sich jetzt im Laufe des Abends ganz genau einprägen können. Weil da fahren wir nämlich wahrscheinlich noch 30 Mal vorbei. 30 Mal? Wir sind doch schon da. Was haben Sie... Sie haben mir den Brief geschickt und ich fahre Sie jetzt so lange in der Gegend rum, bis ich meine 250 Mücken wieder von Ihnen habe. Und wer drin sitzt... Der zahlt. So schaut's aus. Jawohl. Ja. Jetzt kommt das Highlight quasi. Schon am Anfang des Jahres gleich das Highlight des Jahres sozusagen. Ja. Ihr könnt euch dann nächstes Jahr erst wieder auf ein gleichbedeutendes Schnickschnack-Ereignis freuen. Denn wir haben für euch 2 Nachrichtensprecher quasi. Ja, wir haben uns verkleidet, für euch in Schale geworfen und wir sind jetzt eure Nachrichtensprecher. Das sieht und schmeckt man auch im Radio einfach dann. Ja. Wir haben uns nämlich die Mühe gemacht und haben einmal die ganzen fränkischen und auch die ganzen nationalen Ereignisse herausgesucht, die 2013 wirklich interessant waren. Ja, und das nochmal ansprechend, komprimiert für euch präsentiert. Ich meine, Jahresberichte. Gibt's ja, sind wir mal ehrlich, Jahresberichte macht jede Dorfzeitung, ne? Ja, also da rechnen wir uns jetzt nicht aus, dass wir da besonders rausstechen. Aber Schnickschnack, mittelfränkische, auf den fränkischen Zuhörer ausgerichtete, genau. Da gibt's relativ wenige. Ja, und dann würde ich sagen, Klappe und bitte oder so, wie man das sagt. Klappe. Chris, Klappe. Ja, selber Klappe. Das Fränkische 2013. Der Jahresrückblick auf Schnickschnack. Mit Andreas Weber. Und Christian Hilgert. Guten Abend. Januar. In Lohr am Main, einer kleinen Stadt bei Würzburg, gab es im Januar einen mächtigen Skandal. Zum Spessartfest wird jedes Jahr spezielles Bier gebraut. Zur Verwunderung aller Beteiligten stellt sich dieses Jahr jedoch heraus, dass das Bier nicht mit dem berühmten weichen Lohrer Wasser, sondern mit hartem Würzburger Kalkwasser gebraut wurde. Ein Skandal, der bis in den Stadtrat seine Wellen schlug. In einer Sondersitzung wurde der Brauerei gekündigt. Ob es gesundheitliche Schäden der Lohrer wegen dem harten, kalkhaltigen Wasser der Würzburger gab, ist bis jetzt noch nicht bestätigt worden. Ebenfalls im Januar gingen die Skandale weiter. An einer Bar, weit nach Dienstschluss, nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kleinen Drinks, entfleuchte Rainer Brüderle gegenüber einer Journalistin folgender Satz. Sie könnten aber auch ein ganzes Zündel füllen, was? Es ging ein Ruck des Aufschreis durch Deutschland. Fragen wie, ist der typische deutsche Herrenwitz überhaupt noch politisch vertretbar, wurden auf sämtlichen Kanälen diskutiert. Ich finde, Herr Weber, man sollte es Rainer Brüderle nicht so sehr übel nehmen, denn dieser alte Mann, der kann doch froh sein, wenn er noch gerade laufen kann. Februar. Wir sind nicht mehr Papst. Schlechte Nachrichten für die CSU in Bayern. Wir sind nicht mehr Papst. Papst Benedikt tritt zurück. Nachfolger wird Papst Franziskus. Und er überrascht seine Kirche mit völlig neuen Dingen. Sein erster Satz, als ihm die Gewänder umgehangen wurden, war: Ich bin doch kein altes Weib. Das ist die Wahrheit, echt? Herr Hilgert. Echt? Ja. Okay. Da verlieren sogar Sie Ihre Fassung, nicht wahr? Entschuldigen Sie bitte, aber auch ein Nachrichtensprecher hat ab und zu einmal einen schwachen Moment. Ab und zu heißt aber nicht alle 5 Sekunden. Herr Weber, bitte machen wir weiter. Ebenfalls im Februar wird Deutschland von einem schweren Entführungsfall erschüttert. Das Krümelmonster klaut einen goldenen Keks. Ein Schokoladenhersteller wird erpresst. Er soll Zehntausende von Keksen an ein Kinderheim spenden. Das Krümelmonster, ein beliebter Star einer Kindersendung, schafft einen Präzedenzfall. Können Süßigkeiten die Welt verbessern? Nachdem das Lösegeld in Form von Keksen ausbezahlt wurde, tauchte der Keks unversehrt wieder auf. Und die schlechten Nachrichten sollten nicht abreißen. Im Februar taucht in billiger Lasagne, wer hätte es gedacht, minderwertiges Pferdefleisch auf. Für Otto-Normalverbraucher auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Aufgeflogen war dieser Skandal, als sich plötzlich übermäßig viele Deutsche für einen Reitkurs für Anfänger einschrieben. April. Causa Hoeneß. Ein deutschlandweit bekannter Wurstfabrikant hat vergessen, ein paar Kreuzerchen Steuern zu bezahlen. Jetzt steht er am Pranger. Ganz Deutschland diskutiert. Ist Steuerhinterziehen unsozial? Der ehemalige Saubermann hat sich nun selbst angezeigt. Die moralische Instanz Deutschlands, Helge Schneider, klingt sich ein. Zitat: So ein Fettsack. Die Bayern-Fans vergeben aber ihrem Uli. Unter Tränen an der Jahreshauptversammlung lassen sie ihn hochleben. Ein weiteres großes Thema im fränkischen Fußball. Fürth steigt ab. Die Spielvereinigung Greuther Fürth unter Tränen. Im April ist der Abstieg besiegelt. Es geht eine Stufe tiefer in die zweite Liga. In Deutschland wird diskutiert, können Kleeblätter verwelken. Mai. Der NSA-Skandal kommt ins Rollen. Edward Snowden packt aus. Und blow the whistle. Eins ist nun effektiv klar. Die Welt wird abgehört. Juni. Dem Abi-Debakeln in Schweinfurt ist gemacht. In einer Privatschule in Schweinfurt fiel die gesamte Klasse durchs Abitur. Dem Rektoren von den Schulen zog die Folgen. Sie haben viel gelernt, aber es war leider der falsche Lehrstoff. Die Schulen ist nun geschlossen und alle haben nun frei. Man zog die Notbremse und schloss die Schule. Juli. Die Welt ist begeistert. Eine neue Radiosendung geht on air. Schnickschnack heißt die Sendung und sie läuft auf Radio Z 95,8 jeden Freitag von 18 bis 19 Uhr. Innerhalb einer Stunde ging sie um die Welt und wurde zur weltberühmtesten Sendung überhaupt. Wohl kaum. Das haben sie sich ausgedacht. Galaktisch und unschlagbar. Sie sind ein Hochstapler. Herr Weber. Herr Hilgert. Weiter im Text. Juli. In der Archäologiefakultät der Universität Erlangen bröckelt der Putz von der Decke. Die Archäologiestudenten haben nun endlich die Möglichkeit, den Ausgrabungsprozess in ihrer eigenen Fakultät mitzuerleben. Mir ist gerade was aufgefallen. Hey, ich habe hier die Knochen von meinem Kommilitonen gefunden. Ist es jetzt Unter- oder Oberschenkel? Ha, Herr Hegert. Herr Weber. Weiter im Text. August. Die Deutsche Bahn reagiert auf die Nichteröffnung des Berliner Großflughafens. Um konkurrenzfähig zu bleiben, legt die Aktiengesellschaft den kompletten Zugverkehr in Mainz lahm. Wenn in Berlin keine Flugzeuge abheben, warum soll dann in Mainz jemand Zug fahren? Ausgleichende Gerechtigkeit, Herr Hilgert. Kommen wir von unwichtigen Dingen zu wirklich weltbewegendem. August. Die Welt hält den Atem an. Schildkröte Lotti treibt in einem Badesee ihr Unwesen. Wochenlang wird nach der Schildkröte gesucht. Die Opfer trugen Bisswunden und Vergiftungen davon. Trotz aller Bemühungen konnte Lotti nicht gefunden werden. Sie war einfach schneller. Jedoch ist es fraglich, ob eine Schnappschildkröte in unseren Breiten lange überleben kann. Man munkelt, Lotti hat eine Ausbildung bei der Bundeswehr genossen. Vermutet wird auch, dass sie sich mit viel Geld nach Mexiko abgesetzt hat. Die Opfer bleiben mit ihren Bisswunden zurück und hoffen weiterhin auf Entschädigung. September. Ein Festtag für alle Nürnberger Gourmets. Die Nürnberger Bratwurst wird 700 Jahre alt. Vor 700 Jahren einigte man sich auf die Zutaten und das Rezept. Der Bratwurstauswurf pro Jahr beträgt 1,4 Millionen Würstchenwürstel. Brautwurst. September. Bayern hat wieder einen absolutistischen Herrscher. Seit dem 15. September gibt es in Bayern wieder einen König. Er heißt Horst Seehofer. Bekannt wurde er vor allem durch seinen galanten Umgang mit preußischen Frauen und, Herr Weber, das war mein Satz, und durch sein sicheres Auftreten gegenüber Journalisten. Haben wir eigentlich schon einen Drohbrief von ihm bekommen? Noch nicht. Ein Glück. September. Der Muttertag wird verlegt. Mutti ist die Beste. Mutti gewinnt die Wahl. Wir sind endlich Mutti. Mutti tut allen gut. Mutti kann gut Kartoffelsuppe kochen. Sellerie tut der Mutti gut, wenn's der Papi essen tut. Hipster-Mutti und das goldene Dreieck. Mutti forever. Mutti allein zu Haus. Mutti öffnet ihr Herz. Mutti mag die Grünen. Die SPD mag Mutti. Mutti mag die Schwarzen. Die Linken mögen Mutti. Mutti mag die Gelben. Mutti fährt gut Auto. Mutti kann es. Mutti macht den Haushalt. Mutti trägt die schönsten Kleider. Mutti schimpft Vati. Ich wär gern wie Mutti. Mutti ist einfach Trumpf. Oktober. Nürnberg bekommt Heimatministerium. Wellen der Freude lassen Nürnberg epileptisch zucken. Die andauernden Feiern gehen bis zum 24. Dezember. Nürnberg bekommt endlich sein eigenes Ministerium. Der super, super, super, super, super, super, super, super, super, super Minister hat auch ein geeignetes Domizil gefunden. Direkt an der Lorenzkirche finden alle heimatbesessenen Heimatfanatiker ihre Heimat für die heimatlichen Sorgen und Nöte. Horst Seehofer spricht Bayern endgültig den Rang Vorstufe zum Paradies zu. Ja, Andreas Weber, wir bleiben bei Politik. Oktober, böser Barack hört bei Mutti mit. Mutti muss weinen und ist total erschüttert. Im Oktober erfährt sie, dass ihr Handy abgehört wird. Dabei hatte sie sich gerade erst eine wunderschöne iPhone-Schale mit Bundesadler in Silber zugelegt. Sie findet heraus, dass ihr ältester Sohn Ronald sie angelogen hat. Er hatte die Abhöraffäre für beendet erklärt, was wohl nicht der Wahrheit entsprach. Die Konsequenzen für Ronalds Fehlverhalten folgten im Dezember. Ronald darf in Zukunft mit den anderen Kindern nicht mehr mitspielen. November. Franken bekommt seinen eigenen Franken-Tatort. Wonach sich die Nation gesehnt hat, da ist jetzt Wirklichkeit raus geworden. Der Franken-Tatort spielt in ganz Franken, in Würzburg, in Nürnberg und in Bamberg und auch auf dem Land. Ganz neue Kriminalfälle sollen aufgearbeitet werden. Da erstickt jemand zum Beispiel an einer Karpfengräte, wird erwürgt von Bratwürsten und wird dann durch Pelzig obduziert. Wir freuen uns auf die ersten Folgen 2014, Andreas Weber. Jawohl, Herr Hilgert, Sie könnten ruhig etwas emotionsloser werden. November. Kein Eisstockschießen und Eisfischen in München. Nach einer Bürgerbefragung wird sich Bayern nun doch nicht für die Winterolympiade 2020 bewerben. Die Bürger folgten nicht dem Ruf des Geldes. Ach Chris, war das wieder eine harmonische Sendung. Ja, Andreas, diese Sendung war wirklich mal harmonisch. Willst du das jetzt wirklich durchziehen mit deiner komischen Roboterstimme da? Was meinst du denn, Andreas? Dieser Nachrichtensprech. Es war ja ganz lustig. Ha, haben wir uns totgelacht bei dem Jahresrückblick. Aber das kannst du doch bitte abstellen dann. Entschuldigen Sie, Herr Weber, ich spreche immer so. Willst du mich jetzt wirklich, willst du mich jetzt aufregen? Hast du vor, mich zu provozieren? Meine lieben Zuhörer, also, Andreas Chris, Weber, ich bade gleich gut in Hass. Wir werden ja die Sendung abbrechen. Ich werde, nein, nichts abbrechen. Das diskutieren wir jetzt hier an Ort und Stelle aus, ja? Du hattest jetzt schöne Weihnachten, du hattest ein schönes Silvester, aber nein, du musst jetzt ja wieder kommen und alles kaputt Andreas machen, was Weber wir über ein halbes Jahr aufgebaut haben. Beruhigungstabletten ja, nicht genommen. Beruhigungstabletten, du solltest dich beruhigen. Du hast ganz andere Pillen genommen, ne? Ja. Du hast doch ganz andere Pillen genommen. Geht's doch zu? Ja, du hast doch andere Pillen genommen. Geht's doch zu? Andreas, wir reden ja immer du so. Hast doch, du hast doch immer nichts im Kopf. Du redest und redest und redest und redest und redest und in deiner komischen Roboterstimme kommt wieder nur Mist raus. Ja, ein halbes Jahr habe ich mir nicht jetzt gegeben. Ein halbes Jahr. Wie konnte ich überhaupt? Wahrscheinlich machen ein halbes Jahr noch weiter. Unglaublich. Unglaublich. Lives matter.